Seite des Glücks genießen. Auf der Bombe rumzutanzen ist besser als sich zu erschießen. Doch deine Taschen sind leer. Die Stadt liegt im bläulichen Schimmer. Doch du langweilst es her. Du buchst zum Arbeitsamt. Auf der Halle Schlange steht. Keine Knete, es bleibt dabei. Zum letzten Mal. Don't touch me.